WDR 5. Neugier genügt. Mittwochmorgen. Ich bin auf dem Weg ins Nelly-Sachs-Haus, das Elternheim der jüdischen Gemeinde Düsseldorf. Ich stelle mein Fahrrad nicht weit von dem Haus ab, auf dem Seitenstreifen der Kaiserswerther Straße. Auf dem Bürgersteig steht ein Polizeiwagen. Ein Beamter hat mich gesehen, wie ich ein wenig zu lange mit meinem Mikrofon hier stehe. Machen Sie eine Lärmmessung? Natürlich nicht. Ich will das Nelly-Sachs-Haus besuchen, das jüdische Elternheim. Heimat für alte jüdische Menschen aus der ganzen Welt. Natascha Janoskaja hat die kleine Szene beobachtet. Auch sie ist zu dieser frühen Stunde auf dem Weg ins Nelly-Sachs-Haus. Ich gehe zu meinem Vater wie jeden Tag ins Nelly-Sachs-Heim. Mein Vater wohnt dort schon über 8 Jahre und er ist jetzt nur auf den Rollstuhl angewiesen, kann selbst nicht mehr laufen. Und es ist doch natürlich klar, warum ich so oft hingehe. Ein Altenheim unter Polizeischutz, für Natascha Janoskaja nichts Besonderes. Die Sicherheitsmaßnahmen sind sehr streng. Leider ist es heutzutage notwendig. Da steht ein Polizeiauto vor dem Nelly-Sachs-Heim rund um die Uhr, wie auch vor den anderen jüdischen Objekten in Deutschland. Und wenn wir jetzt ins Heim selbst reinkommen, da sitzt ein Mann und es wird natürlich bei jedem Fremden nach dem Pass gefragt und was für den Grund, warum er reingekommen ist. Mich fragt man nicht mehr, natürlich. Mich fragt der Mann hinter dem dicken Panzerglas dagegen nach dem Ausweis und dem Grund meines Kommens. Und dann ruft er den Leiter des Nelly-Sachs-Heims, Bert Römgens. Rund um die Uhr Polizei vor dem Haus und die strenge Einlasskontrolle gäbe es seit den Anschlägen auf das World Trade Center, erklärt Römgens. Neonazis und fanatische Islamisten seien auch hierzulande inzwischen eine stetige Bedrohung für jüdische Einrichtungen. Und gerade die Bewohner des Nelly-Sachs-Hauses bräuchten einen Raum, in dem sie angstfrei leben können. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Bewohner, die hier leben, alle in irgendeiner Form traumatisiert sind. Sie haben alle Ausgrenzungen erfahren, also alle jüdischen Bewohner. Vom Schlimmsten eben, dass sie Überlebende der Shoah sind, bis hin in der ehemaligen UdSSR, GUS-Staaten, dass sie beschnitten wurden bei der Wahl des Studienplatzes, wenn sie Glück hatten. Meistens durften sie ja gar nicht an die Hochschule. Dass sie in ihrer Freiheit beschnitten wurden, dass sie Ausgrenzungen erfahren haben aufgrund ihrer Religionszugehörigkeit. Wie stark die Abneigung gegen Juden auch hierzulande ist, hat Römgens neulich wieder erlebt. Alten Pflegeschüler und Schülerinnen sollten das Nelly-Sachs-Haus besuchen. Dann bekommen wir vorher immer die Liste, wie viele Teilnehmer kommen. Dann fehlt ein Drittel, habe ich gefragt, kommen die noch? Nee, die kommen nicht. Die haben Probleme, in eine jüdische Einrichtung zu gehen, weil das ausnahmslos Muslime waren. Römgens war erst irritiert, dann hilflos, schließlich sauer. Er ging in die Schule, stellte sich vor die Klasse und fragte nach. Kein einziger Schüler hatte je einen Juden persönlich kennengelernt oder eine jüdische Einrichtung betreten. Das Nelly-Sachs-Haus ist das zweitgrößte jüdische Altenheim in Deutschland. Über 100 alte Menschen, fast ausnahmslos Juden, leben hier. Seit 1967, also seit fast 50 Jahren, existiert das Haus in der Landeshauptstadt. Seine Geschichte spiegelt die der wachsenden jüdischen Gemeinde wider. Nach der Shoah sind Familien wieder zurückgekommen oder Kinder von ehemaligen Gemeindemitgliedern. Und die Eltern konnten nicht, wollten nicht, sind aber dann zu Besuch gekommen. Und das war zuerst so eine Art Hotelbetrieb. Mit der Zeit blieben die Eltern immer länger. Deutschland wurde ihnen wieder Heimat. Das Haus wurde ein Altenwohnheim und mit der Zeit ein Altenpflegeheim oder Elternheim, wie sie hier respektvoll sagen. Ein Haus und viele Kulturen und Sprachen. Die verbindende Sprache war immer Deutsch oder Hebräisch. Je nachdem, wo die Menschen herkamen, bevor sie im Nelly-Sachs-Haus lebten, sprachen viele Ivrit, wenn sie eben halt in Israel waren. Oder sie sprachen Spanisch, wenn sie eben in Südamerika waren. Oder sie sprachen Rumänisch, wenn sie aus Rumänien stammten. Dann kam eben der Zuzug der Kontingentflüchtlinge und somit relativ schnell eine große Menge an russischsprachigen und nicht deutschsprachigen Bewohnerinnen und Bewohnern, sodass dann erstmal das Russische die Hauptsprache wurde. Vor 5, 6, 7, 8 Jahren war es mitunter auch schon schwierig, wenn sich die Bewohner, die nebeneinander am Tisch sitzen, aber aus unterschiedlichen Ländern kommen, nicht unterhalten können. Das Wichtigste, was wir haben, die Sprache, führt dann eben nicht zueinander. Das gab dann schon Schwierigkeiten. Mittlerweile ist es aber so, dass wir alle gut innerhalb der deutschen Sprache kommunizieren können. Auch Natascha Janowskajas Vater, der 87-jährige Aaron Janowski, gehört zu den damals sogenannten Kontingentflüchtlingen. Erst spät im Leben kam er aus der Ukraine nach Deutschland. Juden in der Ukraine wurden diskriminiert, ob Missernten oder Korruption. An so gut wie allen Missständen im Land sollten sie schuld sein. Abitur machen, einen Studienplatz ergattern, Karriere machen, kaum möglich als Jude. Und ein jüdisches Leben führen, das war erst recht nicht möglich. Damit hatte sich Janowski und seine Frau irgendwann abgefunden. Es war zu spät, um noch einmal woanders neu anzufangen, dachten sie lange. Man versuchte durchzukommen und als Jude nicht aufzufallen, aber... Meine Tochter mit der Familie ist in Düsseldorf seit 1991. Janowskis Frau litt. Lass uns nach Deutschland fahren, sagte sie. Und Janowski dachte daran, dass er kein Deutsch konnte, dass es zu spät sei, noch einmal neu anzufangen. Und er sagte zu seiner Frau, es geht mir doch gut. An die Antwort seiner inzwischen gestorbenen Frau erinnert sich Janowski noch gut. Dann bleib und ich fahre. Damit war alles klar. Ich habe gesagt, meine Frau, gut. Wir fahren zu unseren Kindern. In Deutschland lernte Janowski mit dem ihm eigenen Ehrgeiz Deutsch. Und er lernte, was es bedeutet, jüdisch zu sein. Seine Enkelinnen lehrten ihn die Regeln seiner Religion. Die eine schenkte ihm eine Kippa, die kleine Kappe, die jüdische Männer aus Respekt vor Gott tragen. Nun trug Janowski sie zum ersten Mal in seinem Leben. Es machte ihn glücklich. Als seine Frau starb und seine Gesundheit schwand, zog er ins Nelly-Sachs-Haus. An diesem Mittwochmorgen hat er schon die Nierenwäsche im Krankenhaus hinter sich gebracht. Er ist erschöpft und muss sich nun erst einmal ausruhen. Natascha, seine Tochter, geht in die Bibliothek des Nelly-Sachs-Hauses und setzt sich dort an den langen Tisch zu einigen anderen Bewohnerinnen und Bewohnern. Man wartet auf den Rabbiner. Jede Woche kommt Jehoshua Arends und unterweist die alten Menschen in die Lehren der Tora. Shiur oder Shiurim heißen diese Lektionen. Normalerweise werden Kinder und junge Leute so in die jüdische Religion eingewiesen. Herzlich willkommen, es freut mich wieder bei Ihnen zu sein, wenn es jetzt auch ein bisschen außerplanmäßig ist. Es passt eigentlich sehr gut, weil der Shiur, den ich eigentlich zum Termin geben wollte... Ja. Etwas lauter. Ja, den Shiur, den ich eigentlich zu dem Termin geben wollte, da geht es über Tisha B'Av, über den 9. Av. Es geht um die Zerstörung des Jerusalemer Tempels am 9. Tag des Monats Av. In der langen Geschichte des jüdischen Volks haben sich immer wieder an diesem Jahrestag im jüdischen Kalender große Unglücke ereignet, weshalb gefastet und getrauert wird. Der Rabbiner zählt sie auf. Den Tanz um das goldene Kalb, die Vertreibung der Juden aus England, aus Spanien, die Deportation aus dem Warschauer Ghetto. Die Aufzählung gerät ein wenig trocken. Die Zuhörerinnen und Zuhörer wirken erschöpft. Wenn sonst noch Fragen Ihrerseits sind, dann gerne auch Fragen. Okay, dann danke ich Ihnen vielmals für Ihre Aufmerksamkeit. Entschuldige mich, wenn es etwas zu theoretisch diesmal war, aber wie gesagt, beim nächsten Mal machen wir es wie sonst. Jehoshua Arends ist ein gelehrter Mann. Er hat lange in einer traditionellen Talmud-Akademie in Israel studiert, in Bulgarien gearbeitet und in der Schweiz. In Düsseldorf hat er eine sehr spezielle Gemeinde vorgefunden. Also es ist wirklich ein Mischmasch. Also es ist wirklich eine sehr bunt gemischte Gemeinde und entsprechend auch ein bunt gemischtes Nelly-Sachsheim. Das Judentum ist für die meisten Menschen hier, egal wie religiös oder nicht religiös, die Identität und die Hauptidentität. Und das ist das, was auch die Menschen hier verbindet. Ich glaube, dass viele Menschen, wenn sie die Kenntnisse nicht haben, doch ein bisschen auch suchen nach den Wurzeln ihrer eigenen Identität. Und das hoffe ich, dass ich das ein bisschen geben kann. Fanny Dickler, eine kleine, zarte Dame von 88 Jahren, ist eine von denen, die mit Religion nichts zu tun haben. Jüdische Feiertage, jüdische Riten, in ihrer Familie haben sie keine große Rolle gespielt. Die Mutter stammte aus einer jüdischen Familie, die seit Generationen in Istanbul lebte, der Vater aus Rumänien. Fanny Dickler lacht, als ich sie auf ihr etwas altertümliches, schönes Deutsch anspreche. Deutsch ist meine Muttersprache. Bin zwar nicht in Deutschland geboren, aber meine Muttersprache war Deutsch. In Istanbul war die Familie sicher vor dem großen Morden. Nach dem Krieg, als nach und nach immer mehr Details über den Holocaust herauskamen, war Fanny Dickler eine junge Frau, die nach Antworten suchte. Ich wollte verschiedene Dinge verstehen. Ich wenigstens versuchen, verschiedene Dinge zu verstehen. Und wenn man weit vom Schuss ist, dann kann man das nicht. Also habe ich mich entschlossen, hierher zu kommen und versuchen zumindest zu verstehen. Ich bin 66 nach Deutschland gekommen. Fanny Dickler betrieb Feldforschung im Land der Täter. Indem ich mit Menschen gesprochen habe. Und sie suchte sich eine Arbeit. Nicht schwer, wenn man wie sie Englisch, Französisch, Hebräisch, Türkisch, Rumänisch und Griechisch spricht. Fanny lächelt, wenn sie über diese Jahre in der noch jungen Bundesrepublik spricht. Ich kam mit vielen Ressentiments an, aber mit der Zeit habe ich mich dann sehr wohl gefühlt. Neben Fanny Dickler hat ihre Freundin Edith de Vries Platz genommen. Edith de Vries, Nachfahrin spanischer Juden, die im 13. Jahrhundert nach Holland flüchteten, um der Zwangstaufe zu entgehen. Im 16. Jahrhundert siedelte sich die Familie am Niederrhein an. Der Großvater, Metzger, ein geachteter Mann. Und er ist der Vater. Vater war bei den Gardeulanen, war ein ganz stolzer Reiter bei den Gardeulanen. Und er hat dort dann in Frankreich sein Bein auch verloren. Er war deutsch, deutsch bis auf die Knochen. Kaisertreu und Mitglied in sämtlichen christlichen Vereinen in Weeze. Die Familie de Vries gehörte dazu, war beliebt. Doch dann waren sie eines Tages nicht mehr Deutsche unter Deutschen, sondern Juden. Der Hausbesitzer warf sie aus ihrer Wohnung, nicht ohne vorher auch noch eine gründliche Renovierung zu verlangen. Man vertrieb sie aus ihrem Haus. Wenig später kam der Deportationsbefehl. Edith war da gerade 7 Jahre alt geworden. Der Polizist, der uns wegbringen musste, im Juni 1942, der musste uns wegbringen und hat gesagt, er fährt nach Düsseldorf und wird sich dort ein paar Stiefel anpassen lassen. Dann begleite ich euch. Wir hatten das Glück, mit ihm zu fahren. Er hat meine 3 Puppen auf dieses Netz geworfen und die sind runtergefallen. Alle 3 Köpfe waren entzwei und das Rucksäckchen mit den Puppen ist rausgeschmissen worden. Und ich hatte in Theresienstadt keine Puppen. Da war ich sehr traurig drum. Aber ich habe überhaupt nicht spielen können dort. Ich hatte keine Kindheit. Wie durch ein Wunder überleben Vater, Mutter und Edith das Konzentrationslager Theresienstadt. Sie kehren nach Weeze zurück. Es war ein Jubel, wie Vater wieder da war. Aber er ist auch als Entnazifizierungsmensch gewählt worden. Und Vater hat gesagt, nie Böses mit Bösem vergelten. Egal was war. Die Firmenbesitzer am Ort brauchten plötzlich die Genehmigung von Vater de Vries, um ihre Unternehmen wieder zu führen. Er gab sie ihnen. Die Weezer hatten Hunger. Ediths Vater besorgte mit Hilfe seiner alten Metzgerkontakte Vieh aus Bremen. Die de Vries waren wieder die beliebten Nachbarn wie vor dem Krieg. Nach der Schule lässt sich Edith de Vries zur Erzieherin ausbilden und sie fährt nach Köln zum Rabbiner und holt sich Rat für ihr weiteres Leben. Da habe ich ihm gesagt, ich möchte jüdische Kinder haben. Ich hatte den Wunsch, eine jüdische Familie aufzubauen. Edith lernt einen jüdischen Mann kennen, sie heiratet, bekommt 3 Kinder, arbeitet zuerst in verschiedenen jüdischen Kindergärten in Köln und in Düsseldorf, dann im erzbischöflichen Kindergarten in München. Irgendwann, der Mann war nicht mehr da, die Kinder erwachsen, zieht es sie wieder an den Niederrhein. Ich bin ein Weezer Kind. Der katholische Kindergarten in Weeze lehnt sie als Erzieherin ab. Edith de Vries schüttelt darüber noch heute den Kopf. Mit ihrer Tochter Ruth schreibt sie ihre Memoiren. Nicht mit zu hassen, mit zu lieben bin ich da. Sie hält Vorträge in Schulen und anderen Einrichtungen, um die Erinnerung an die Vergangenheit wachzuhalten. In das Nelly-Sachs-Haus ist sie gezogen, um mit anderen Juden in einer jüdischen Umgebung leben zu können. Ohne Angst. Sie blickt ihre Freundin Fanny an. Die lächelt. Ja, stimmt. Ich fühle mich sehr wohl und ich fühle mich geborgen. Und zum ersten Mal in meinem Leben wird alles für mich getan und ich muss gar nichts tun. Nicht nur geborgen, sondern zugleich frei leben. Das können Sie hier, sagt Fanny Dickler. Hier ist es also ziemlich frei, jedem überlassen, ob er jetzt in die Synagoge gehen will, ob er mit dem Rabbiner sprechen will oder ob auch nicht. Und es ist sehr Multikulti auf alle Fälle. Andreas Röken hat sich zu uns gesetzt und die beiden Freundinnen strahlen. Andreas Röken leitet hier den sozialen Dienst. Er organisiert das Gedächtnistraining, Ausflüge und überhaupt das gesamte Alltagsleben hier. Ja, Multikulti oder besser, weltläufig und kultiviert sei die Atmosphäre im Nelly-Sachsheim wirklich, sagt der stets strahlende Mann. Und das mache seine Arbeit hier auch interessant. Wir nehmen die Bewohner und nehmen die so, wie sie sind. Und die Hobbys, die die haben zum Beispiel, da versuchen wir unser Programm anzupassen. Wenn ich jetzt zum Beispiel mit Handarbeitskursen oder so komme, dann sagen mir die Bewohner, tut mir leid, das habe ich nie in meinem Leben gemacht und warum sollen wir jetzt erst damit anfangen? Literatur, Kunst, das ist also wirklich ein ganz hohes Niveau, wo man mit den Leuten auch wirklich was machen kann. Doch jetzt ist erstmal das Mittagessen dran. Da sitzen sie alle an langen Tischen. Bert Römgens, der Leiter, neben ihm der Rabbiner, die Pfleger und Bewohner. Alle Sprachen schwirren durcheinander. Viel Russisch, weniger Deutsch, Tschechisch, Rumänisch, Polnisch, Hebräisch. Spiegelei, Reis und Auberginen-Paprikagemüse zum Nachtisch Erdbeeren. Alles koscher zubereitet in speziellen Töpfen und Pfannen, auf speziellen Tellern und Besteck, die nicht mit Fleisch in Berührung kommen. Nach dem Essen machen die einen Siesta, die anderen finden sich im Aufenthaltsraum unter dem großen Davidstern ein. Zwischen dem Nelly Sachsheim und der nahegelegenen Robert-Schumann-Musikhochschule gibt es eine besondere Verbindung. Regelmäßig musizieren im Nelly Sachs-Haus Studenten. Für die jungen Leute das beste Training gegen Lampenfieber, für die alten Leute kulturfrei Haus. Doch heute ist Gaia da. Die junge Israelin macht in der jüdischen Gemeinde ihr freiwilliges soziales Jahr. Zweimal in der Woche kommt sie zum Musizieren. Die Stimmen sind ein wenig brüchig. Die Texte werden manchmal nur mitgesummt. Aber die Begeisterung ist groß. Auch Edith de Vries und Fanny Dickler summen und klatschen mit. Das gemeinsame Musizieren verbindet die Bewohnerinnen und Bewohner des Nelly-Sachs-Hauses über alle Sprachgrenzen hinweg. Schön sei das. Und überhaupt, dass hier immer was los ist. Es gibt alles. Man muss nur mitmachen. Schon jetzt freuen sich die Freundinnen wieder auf das Krabbelspiel im Anschluss an die Musik. Wir krabbeln dann. Ich mag das Spiel und außerdem ist es eine wunderbare Gymnastik für die grauen Zellen. Wir spielen und lachen zusammen. Ich scherze gerne und so. Beim Spielen machen wir allerhand Scherze und Lachen. Erfinden wir Worte, damit dann auch Schluss ist, damit wir essen können. Später Nachmittag ist es inzwischen geworden. Die Cafeteria füllt sich mit Bewohnern und ihren Angehörigen. Eine junge Polizistin durchquert den Raum und geht mit einem Kaffeebecher zurück zu ihrem Wachposten. Einige der Alten grüßen Sie. Sie gehört dazu. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.